Gestern hat es gestürmt und geschneit. Das Partizip 2 dieser Verben bildet man regelmäßig, also mit der Vorsilbe G am Verbanfang und einem T oder ET am Verbende. Es hat den ganzen Tag geregnet und am Abend sogar gehagelt. Formulieren Sie Sätze im Perfekt wie in diesem Beispiel. Gestern, den ganzen Tag, regnen. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Am Abend stürmen. Am Abend hat es gestürmt. In der Nacht schneien. In der Nacht hat es geschneit. Heute Morgen ein bisschen nieseln. Heute Morgen hat es ein bisschen genieselt. Das Partizip 2 des Verbs gießen ist unregelmäßig. Es heißt gegossen. In Deutschland gibt es aber ja auch schönes Wetter. Dann ist der Himmel blau und wolkenlos und die Sonne scheint. Das Partizip 2 von scheinen heißt geschienen. Am Nachmittag hat die Sonne geschienen.